Music Production präsentiert Ihnen heute Ingos Plattenkiste. Sonderabend, kurz nach 18 Uhr, nach der großen Prominenz, Musik aus der Provinz. Aus dem Herzen des Ruhrgebiets. Hard Rock. Ingos Hard Rock Show. Aber mit Hard sowie Herz. Und Rock wie Rock. Ja, nachdem es gerade 4 Stunden elektronische Musik gab, tanzbare Musik, gibt es gut gemachte, handgemachte Musik mit Gitarren, Piano und Schlagzeug. Gut, als Einleitung gibt es Enigma. Wir haben noch nicht so viel mit Synthesizer und so am Kopf. 2 Stunden lang Rockballaden. Mit dem Fischi. Gute Unterhaltung. Und viel Spaß beim Kuscheln. Never care for what they do, but I know. else matters. Never cared for what they do. Never cared for what they know. But I know Ingos Hard Rock am Sonntagabend, das waren Metallica und Nothing Else Matters. Sehr oft gecovert, wunderbarer Coverversion übrigens von der Combo Apocalyptica und zum Beispiel auch von Gregorian, die einige sehr, sehr, sehr starke Rockklassiker neu aufgenommen haben. Ja, ich sende natürlich auch immer Grüße in den Chat nach BHJMS Radio. Und vor allen Dingen, I will send some greetings to California, and I'm sure that they are listening right now from Pasadena, Miss Demonica and Miss Devlin, in real name Jennifer, who's traveling next week to Stuttgart to visit her sisters. Let's enjoy with me, Ingo's Hard Rock Show on a late Sunday evening. Und es geht natürlich auch Grüße nach Neuss zur Bea, die ja auch heute eine sensationell gute Sendung gemacht hat am frühen Mittag. Es geht weiter mit The Hooters und all you zombies out there listening to my show. Thank you. rain, a healing breeze is blown into my face. To feel desire and raise my head to gaze at the sky and watch the setting sun breaking through the darkened clouds. And I feel that I'm still alive and breathe. Wer sagt eigentlich, dass Heavy Metal Gruppen keine gefühlvolle Musik spielen? Das war Musik aus Deutschland, das waren Ed Guy und The Spirit Will Remain. Was ich daran so unwahrscheinlich toll fand, war dieser leicht keltische Einschlag, so Enya oder zu Anfangszeiten von Gary Moore oder Loretta McKinnitt, hieß die, glaube ich, eine sehr, sehr, sehr tolle Musikerin, lange nichts mehr von gehört, oder auch The Clannad. Ganz, ganz tolle irische Musik. Ja, übrigens das Lied The Hooters, nicht das Lied The Hooters, der Song All You Zombies von den Hooters war heute für den Roland, der sich aufgeopfert hat, heute Morgen um 10 Uhr schon zu senden. Da war ich gerade in meinen ersten Träumen, denn ich war heute um 17:45 im Bett. Ja, ich habe wie viele andere auch den Klitschko-Kampf gesehen. Ja, das war ja wahnsinnig interessant. Schön langweilig, kann man nur sagen. Naja, aber wie gesagt, ich war auch gestern ja in der Diskothek. War da etwas früher zu Hause. Ich gedacht, naja, okay, das kannst du dir dann noch antun. Ja, apropos Balladen. Es gibt ja auch Bands, wo man nie damit rechnen würde, dass sie jemals eine Ballade spielen. Zum Beispiel Limp Bizkit. Die waren ja dann doch mehr für so New Metal zuständig. Es ist auch verdächtig still um sie geworden. Die letzten beiden CDs waren nicht mehr so der große Burner. Das hat sich dann doch ein bisschen totgelaufen und Fred Durst hat dann doch die eine Eskapade zu viel gebracht. Aber dieses Lied ist aus einem Film und es ist eine traumhafte Ballade, auch wenn es eine Coverversion ist von The Who, Behind Blue Eyes. Das Ganze ist aus dem Film Gothica mit Halle Berry. Hier sind Limp Bizkit und ihr hört Ingos Hard Rock Show auf BHJMS Radio. Schön entspannen und kuscheln. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. And no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. What it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back his heart on their anger. None of my pain will can show through. But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Discover vengeance that's never free. No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man behind blue eyes. Fehlt nur noch ganz dezent im Hintergrund so ein leichtes Kaminfeuer, Kerzen angezündet, dann vielleicht so ein schönes Duftlämpchen mit Vanille oder vielleicht sogar schon ein paar Weihnachtsdüfte. Und dann ist das ein wunderschöner Sonntagabend. Schön kühl, aber gemütlich. Das war My Immortal und Evanescence, eines meiner absoluten Favoriten bei den Rockballaden. Und auf der neuen CD, The Open Door, da sind auch drei wunderschöne Balladen drauf. Aber auch gute Musik zum Abrocken. Die gibt es dann immer Mittwoch ab 22 Uhr mit dem Tommy. Ja, ich habe noch einen Musikwunsch und zwar von unserer Queen von BHJMS Radio. Sie bringt immer zum Mittag, am Sonntagmittag, den ganzen Laden in Schwung mit ihrer scharfen Zunge. Sorgt sie für viel gute Unterhaltung, vor allen Dingen, wenn ihr Freund da ist. Das gefällt mir besonders, wenn die beiden Zwiegespräche halten und dazu noch traumhaft gute Musik. Und zwar rede ich jetzt von der Bea, die gerade sich unter den Tisch versteckt und sagt, redet der von mir? Genau, von dir, Bea. Und zwar hast du gefragt, Ingo, du bist doch auch in der Gothic-Szene aktiv, dann hast du doch bestimmt auch die folgende Gruppe. Ja, die habe ich. Und ich war auch ziemlich traurig, als Anfang des Jahres die Nachricht kam, dass die Sängerin Taya Turunen, heißt die, glaube ich, Taya Turunen, rausgeschmissen wurde, weil sie so ein bisschen Eskapaden hatte, hat so ein bisschen Star-Allüren gekriegt, hat dann so ein paar Nebenprojekte mit Martin Kesici gemacht und auch mit Schiller. Sie sind immer noch auf der Suche nach einer neuen Sängerin und ich freue mich, wenn sie gefunden haben, auf die neue CD. Hier sind Nightwish und Sleeping Sun. Auch das was fürs Herz. Thousand more. Mir ist auf einmal so warm ums Herz. Mein Gott, was für ein traumhaft schönes Lied. Gary Moore und Empty Rooms. Mein Gott, da will man gar nicht laut sprechen. Da will man eigentlich nur noch flüstern. Davor Nightwish und Sleeping Sun. Also Gitarrenmusik ist für mich einfach göttlich. Oder auch Klaviermusik. Leider Gottes hat der liebe Gott mich nur mit einer einigermaßen Stimme gesegnet. Sprechstimme, um das Ganze zu betonen. Singen kann ich ja nun auch nicht unbedingt. Aber ich habe ein paar Musiker, die das für mich auch können und habe das auch in einem Projekt zusammengefasst. Aber an solche Künstler, oh bitte. Also wenn ich mich Musikkünstler nennen sollte, was muss dann erst ein Gary Moore für ein Mensch sein? Ein richtig, richtig toller, bescheidener Musiker. Apropos bescheiden, ich habe vor 2 Jahren eine Künstlerin kennengelernt, höchstpersönlich in Bonn, bei einem Rockpalast-Konzert. Ich war Backstage, durfte mit ihr ein 20-minütiges Interview machen, durfte mit ihr sogar zu Abend essen nach ihrem Konzert. Sie hat mir alle 3 CDs, die ich von ihr habe, gewidmet, mit Unterschrift und Zeichnungen und alles. Und wir stehen auch weiterhin im E-Mail-Kontakt und das ist einfach toll, dass man Künstler, die weltweit erfolgreich sind, kennenlernen darf und mit denen in Kontakt steht. Ich spreche von Maria Solheim. Sie kommt aus Norwegen, ist eine wahnsinnig toll aussehende junge Frau. Sie ist, glaube ich, gerade 22 oder ich glaube, für diesen Monat 23 Jahre alt geworden. Und vor gut 5 Jahren habe ich sie entdeckt und es ist einfach wahnsinnig tolle Musik. Und ihr zu Ehren und natürlich auch an einen ganz bestimmten Menschen, zu dem ich im Augenblick leider Gottes keinen Kontakt habe, aber das wird sich vielleicht doch mal wieder ergeben, ist dieses folgende Lied. Maria Solheim und Lady of My Life. Say, Lady of my life, Lady of my life, will you follow me? You say, Lady of my life, Lady of my life, take my hand. How I enjoy my hand. You say, everything. You say, lady of my life, lady of my life, I love you. Und Imagine, und ich muss mal gerade meiner Playlist das mal eben abhaken. John Lennon und Imagine. Davor Maria Solheim und Lady of My Life. Die neue CD von Maria Solheim ist übrigens schon auf dem Markt. Das Schlechte daran ist, die ist nur in Norwegen auf dem Markt. In Deutschland kommt das immer so 2-3 Monate später. Sie ist übrigens unter Vertrag, wenn ihr interessiert seid, bei Indigo Records. Und ich werde mit Sicherheit die neue CD auch kaufen. Die ist einfach, also wenn man sie auf der Bühne sieht, sie ist einfach total verloren. Aber zuckersüß. Mein Gott, wenn ich nicht so ein alter Sack wäre. Naja, egal. So, nicht nur Rock ist interessant. Pop, Balladen streue ich auch ab und zu mal ein. Und es gab im Anfang des Jahres oder beziehungsweise im letzten Jahr ein Musikprojekt, das war so ähnlich wie die 13 Tenöre oder die 4 Tenöre. Und naja, habe ich gesagt, naja gut, wer weiß, was das ist. Auch Coverversion und ein Lied. Ja, ich meine, es ist eigentlich bei den Rockballaden so, ich höre dieses Lied und dann, ja, mein Herz flippt irgendwie aus. Das ist wie bei einer nicht schönen Frau, bei einer charismatischen Frau, wenn man die dann anschaut oder der in die Augen schaut und sie öffnet den Mund und spricht und dann sagt man, wow, sie kann reden. Nein, Nein, dann hat man so ein gewisses Gefühl im Herz, was man einfach auch nicht los wird. Und genauso ist es bei diesem nächsten Lied. Es handelt sich um das Projekt Il Divo aus Italien und Isabel. Und, kleiner Hinweis, in einer Stunde spielt die Britta weiter Kuschelmusik. Und das sind 4 Stunden am Stück. Und wir wollen etwas, ein bisschen was tun für die Geburtenrate in Deutschland. Und für ein bisschen mehr Freundlichkeit und Menschlichkeit auf dieser Welt. Halleluja. Volar, caer al fondo del dolor, soñar, perder imperios de ilusión. Hoy no tengo nada si no estás. Mi corazón se apaga. Isabel, si te vas, tu Dios se enfadará. No dejes que este amor muera así. Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad. Te haré feliz, Isabel. Busca sentir la gran pasión de amar. Tratar de huir ese tiempo que vendrá, escapando del pasado. Este amor muera así. Lloraré, llorarás, sufriendo en soledad. I saw the danger, yet I walked along the enchanted way, and I said, let grief be a fallen leaf at the dawn. Made of clay, when the angel wooed. ist das schöne Musik. Ja, manchmal vergesse ich einfach, das Mikrofon anzumachen. Ich sitze hier in meinem Stuhl, in meinem Sessel, schön eingemümmelt in eine schöne Wolldecke, Kerze an, Glas Wein steht vor mir und man schließt die Augen, man ist direkt in Irland, an der Küste, hört das Meer rauschen und dazu die Musik von Sinéad O'Connor on Pagland Road. Ja, das ist ja, man kann sagen, die Premiere heute. In der letzten Woche habe ich auch schon ruhige Musik gespielt. Von 4 bis um 6. Nun ist die Frage, soll ich das jetzt jeden Sonntag machen? Oder, na gut, man weiß nicht, ob der Heiko nochmal zurückkommt. Das wird sich dann klären. Für mich wäre es sehr reizvoll, immer wieder sonntags vielleicht schöne Rockballaden, aber ausschließlich Rockballaden zu spielen, damit die Britta auch sehr viele Zuhörer, die diese Art von Musik schätzen, übernehmen kann. Dann hätten wir einen schönen Kuschelsonntag ab 18 Uhr. Ja, ihr könnt mir ja mal mailen und zwar an ingo@bhjms-radio.de. Andererseits könnt ihr auch an fishmac28@yahoo.com gehen. Wenn ihr mehr über mich erfahren wollt, könnt ihr das Ganze tun unter Moderatoren. Andererseits bin ich ja auch Moderator einer englischen Sendung, einer Electro-Industrial-Gothic-Sendung. Und wenn ihr da vielleicht ein bisschen was erfahren wollt, dann geht ihr nach myspace.com und sucht nach DJ Fish. Und dort gibt es dann jede Menge Künstler, die ich persönlich getroffen habe, denen ich mich sehr, sehr gerne unterhalte, die teilweise in der Pop-Szene aktiv sind, aber auch in der Gothic-Szene aktiv sind und die für alles offen sind, für Kritik, Kommentare und so weiter und so fort. Vor gut 2 Jahren habe ich die nächste Gruppe höchst persönlich getroffen in Köln, bei denen ein Interview gemacht. Bin nach Köln gefahren, mit der Managerin, habe sie im Hotel getroffen, die Sängerin Sharon Den Adel und ihren, ich glaube, Freund oder Ehemann inzwischen, Robert, der Gitarrist dieser Band. Und wir haben eine schöne Stadtrundfahrt durch Köln gemacht, 3 wunderschöne Stunden miteinander verbracht und ich war vorher schon Fan dieser Gruppe, aber nach diesen 3 Stunden habe ich gemerkt, mein Gott, das sind ja super nette Leute und sie haben Millionen von Schallplatten verkauft und sind eigentlich so geblieben, wie sie immer waren. Und was dazu noch besser ist, sie spielen ausgezeichneten Rock. Hier sind Within Temptation und ein Lied, was so gut wie kein Mensch kennt, weil es ist das Abschlusslied ihrer, ja, man kann sagen, Debüt-CD in Deutschland, Fallen, und zwar Imperfect Harmony. Einfach nur ein schönes Lied. Und wenn ihr gerade schon geträumt habt vom Irland, ihr könnt es weiterhin tun. Denn es ist ein Beginn schön im Wald. Imperfect Harmony. Jetzt 7:10. Face. trust. All you have to do is move your body. In whatever way feels good for you. Just let yourself sink into the groove. And move. Fix your eyes on a spot. It doesn't matter where. Just fix your eyes on a spot and begin to relax. Feel your mind and body beginning to wind down. Wind down. Wind down. And relax. If you have any thoughts, just let them drift through your mind like beautiful clouds across a clear blue sky. Just through your mind in a wave for you. Through your mind in a wave as you relax. Deeper and deeper, relax. Just let go of thoughts and tension. Let go of worry and doubt and relax. Imagine a staircase standing in front of you with 10 wide, safe stairs. Down, down to a perfect relaxation. Down to peace and contentment. Down towards the fantasy that you deserve. As I count down from 10, one step each move. One step down. 10. 9. 8. 7. Des Tunnels. nur keine Hektik. Bleibe ganz ruhig. Du wirst dich besser fühlen. Ich bin nicht sicher. Ich hoffe es. Kannst du das Licht berühren? Strecke deine Hand und du fühlst es. Du bist nun da, wo du glücklicher bist. Pass auf dich auf, mein Freund. Das war jetzt die ganz große Ausnahme. Das war keine Hardrock- oder Heavy-Metal-Ballade, sondern das war, naja, wie soll man das bezeichnen? Gothic? Ich kann es beurteilen, denn das war mein eigenes Projekt. Das waren Modus Dreams und To the Light. Und ja, ein sehr emotionales Lied. Und ja, weiter will ich da gar nicht drüber reden. Man soll sich nicht selber loben. Nee, um Gottes Willen. Wie gesagt, wenn es euch bis jetzt gefallen hat, die ersten anderthalb Stunden am Dienstagabend um, was mache ich denn da mal, Sendung, 19 Uhr, da gibt es, in dieser Woche gibt es nochmal einen Großangriff von mir. Am Dienstagabend ab 19 Uhr gibt es Ingos Plattenkiste mit Dance und Balladen. Da gibt es so ein bisschen Dance-Musik dabei, gibt es auch Balladen, immer so 20 Minuten tanzbare Musik und Balladen, und am Freitagabend ab 20 Uhr gibt es dann Ingos dancige Plattenkiste mit Dance-Musik und Rock. Davor übrigens um 18 Uhr der Roland. Das Ganze ist noch in dieser Woche. Danach die Woche ab dem 21. November muss ich wieder 5 Nächte arbeiten. Ja, dann werde ich dann nicht mehr ganz so häufig auf dem Stream kommen. Aber Arbeit muss auch sein. Wer jetzt 5 Wochen frei hat, der soll auch mal wieder seine dicke Kiste zum Arbeiten bringen. Kommen wir zur Musik. Es gibt eine Band, die ist in Heavy-Metal-Kreisen sehr, sehr, sehr umstritten. Sie hießen früher Rhapsody. Man hat so ein bisschen ihnen vorgeworfen, boah, es ist so Kitsch-Metal mit hoher Stimme, à la Halloween und so. Ich finde sie wirklich gut. Sie rocken gut ab und natürlich spielen sie auch traumhaft schöne Balladen. Sie heißen jetzt nicht mal Rhapsody, sie heißen jetzt Rhapsody of Fire. Und hier ist aus der ganz neuen aktuellen CD. Mal gucken, ob ich die auch irgendwo finde. Mal gucken, wie die heißt. Genau. Triumph or Agony heißt das Ganze. Das Titel, den ich jetzt spiele, heißt Son of Pain. Und ihr hört die weltbeste Die weltbeste Radiomelodie, genau. Ihr hört der weltbesten Radiosender PH JMS Radio. Irgendwie habe ich jetzt einen Schuss nicht gehört, aber egal. My mind eternally. See you. Das ist einer der besten, aber auch extravagantesten Gitarristen der Welt. Yngwie Malmsteen aus Schweden kommt der junge Mann. Und, wie hieß das Lied? Like an Angel. Er ist schon ein guter Gitarrist. Es gibt ja auch traumhaft gute Instrumentalballaden. Schade, dass ich von Gary Moore schon ein Lied gespielt habe, aber das gibt es dann vielleicht demnächst mal. Es gibt eine Version, es gibt ein Lied, The Loner heißt das Ganze, ist von Mitte der 80er Jahre von Gary Moore. Und da gibt es eine Live-Maxi-Version, die ist sehr, sehr, sehr selten und ich habe sie. Die geht 11,5 Minuten Instrumentalgitarre, aber hallo. Tja, da sind wir Computermusiker einfach nur sprachlos, welche Geräusche man aus einer E-Gitarre rausholen kann. Ich war ja auch mal bei einem Konzert von Van Halen und habe mich schon gewundert, auf einmal kommt Eddie Van Halen mit einer Bohrmaschine auf die Bühne. Was glaubt ihr, was er gemacht hat? Der hat mal eben seine Nicht-Gitarre zerlegt. Er hat richtig Musik damit gemacht. Ich war einfach nur, wow, sprachlos. Und einer der besten Gitarristen ist auch Mr. Mark Knopfler. Und es gibt ein Lied, das kennen alle Dire Straits Fans weltweit und ja, es könnte ein Friedenslied sein, aber für mich ist es einfach nur eine wunderschöne Rockballade heute am Sonntagabend auf BHJMS Radio. Hier sind Dire Straits und Brothers in Arms. Destruction, baptism. different world. So many different songs. We have just one world, but we live in different worlds. Thank you. when all are fast asleep. I live inside a dream, calling to your spirit as a sail calls the wind. Hear the angels sing far beyond the sun, across the western sky. Reach to the blackness, find the silver line. In a voice I whisper, a candle in the night will carry all our dreams on a single beam of light. Close your eyes, look into the dream. Winds of change will winds of fortune. Of us to find. Then the road begins where another one will end. Hear the four winds know who will break and who will bend. All to be the master of the light my way. My life was written on the wind. Clouds above, clouds below. High ascend the dreams within. When the wind fills the sky, clouds will move aside, and there will be the road to all our dreams. And for any day that steams, to better days it brings. Nothing is as bad. Das sind Manowar und Master of the Winds. Davor Dire Straits und Brothers in Arms. Und ich habe gerade eine E-Mail gekriegt. Ich nenne den Namen jetzt nicht, weil das tut jetzt nicht zur Sache. Und ja, die hat mich doch zutiefst berührt und macht mich auch ein bisschen stolz. Denn darin stand: Ingo, vielen Dank für die Sendung. Ich konnte jetzt zum ersten Mal seit einiger Zeit die Augen schließen und durch die Musik habe ich Bilder gesehen und habe geträumt und konnte einfach mal fast 2 Stunden abschalten von meinem Leben und einfach die Momente der Musik genießen. Das ist genau das, was ich erreichen wollte. Das ist das, was ich selber immer bei mir erreichen möchte, wenn ich Musik höre. Einfach die Augen schließen, Bilder vor meinem geistigen Auge haben und einfach entspannen und einfach für mich selber da sein mal. Wir werden viel zu oft getrieben von unseren Arbeitgebern, von den Kindern und ich meine nichts gegen Kinder, um Gottes Willen, von unseren Eltern, von Menschen, die uns den ganzen Tag in Anspruch nehmen. Aber wo bleiben wir? Meistens kommen wir dann doch zu kurz. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Die Britta kommt jetzt direkt nach mir auf den Stream. Da freue ich mich auch drauf. Britta, viel Erfolg, viel Glück. Danke fürs Zuhören. Wir hören uns am Dienstagabend wieder, 19 Uhr, Ingos Plattenkiste. Viel Spaß noch mit BHJMS Radio. Jetzt gibt's James Morrison und The Last Goodbye. Gute Nacht und tschüss. Time, 'cause this is my last goodbye. take anymore. I don't have to give you a reason for leaving this time. This is my last goodbye. My last goodbye.